Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 17. Neue Ziele. Gandalf war zurückgekehrt und hatte sich den Gefährten, die ihn erst für Saruman, den gefährlichen Zauberer, hielten, geoffenbart. Nun saßen sie beisammen und erzählten sich ihr Schicksal seit jenem Kampf mit dem Balrog am Westtor von Moria. Gandalf war von Gwaihir, dem Herrn der Winde, einem Adler, gerettet worden. Er war durch tiefes Feuer und ebenso tiefes Wasser gegangen, seit er auf der Brücke von Moria von der Gemeinschaft getrennt wurde. Er hatte vieles vergessen und anderes erfahren seit dieser Zeit. Viele Dinge kann ich von weit her sehen. Aber viele Dinge, die ganz nahe sind, kann ich nicht sehen. Dem Ring vermag ich nun nicht mehr zu helfen. Um ein Haar wäre er dem Feind enthüllt worden. Aber er entkam. Dann weißt du etwas von Frodo. Er wurde vor einer großen Gefahr gerettet. Aber viele liegen noch vor ihm. Er beschloss, allein nach Mordor zu gehen. Das ist alles, was ich sagen kann. Wir glauben, dass Sam mit ihm ging. Ah? Das erleichtert mein Herz. Eine Weile sagte keiner der Freunde etwas. Gandalf hatte die Hände auf die Knie gelegt und die Augen geschlossen. Saruman sollte besser nicht fern von daheim sein, wenn der Damm bricht. Du sprichst immer noch in Rätseln, lieber Freund. Der Feind weiß seit langem, dass der Ring unterwegs ist. Er nimmt an, dass wir nach Minas Tirith gehen. Denn das ist, was er an unserer Stelle getan hätte. Dass wir den Wunsch haben könnten, ihn niederzuwerfen und niemanden an seine Stelle zu setzen. Dass wir versuchen könnten, den Ring selbst zu zerstören. Das stellte sich auch in seinen dunkelsten Träumen nicht vor. Da er sich Krieg vorstellt, hat er den Krieg entfesselt. Hätte er seine Macht eingesetzt, um Mordor zu schützen, dass niemand hinein kann, dann wäre unsere Hoffnung geschwunden. Warst du es, Gandalf? Oder war es Saruman, den wir gestern Abend sahen? Mich habt ihr gewiss nicht gesehen. Aber die Hobbits, du scheinst zu wissen, wo sie jetzt sind. Bei Baumbart und den Ents. Wer ist das? Baumbart ist der Hüter des Waldes, der älteste Ent, das älteste Lebewesen, das unter der Sonne in Mittelerde wandelt. Ist er gefährlich? Gefährlich? Das bin ich auch, und Aragorn ist gefährlich und Legolas ist gefährlich. Du selbst bist gefährlich, auf deine Weise. Und Baumbart ist gefährlich. Aber auch weise und freundlich. Aber sein Zorn ist erwacht. Die Ankunft der Hobbits und die Nachrichten, die sie brachten, vergrößerten seinen Zorn. Er richtet sich gegen Saruman und die Äxte von Isengard. Werden wir nun aufbrechen, um unsere Freunde zu finden und Baumbart zu sehen? Nein, das ist nicht euer Weg. Aragorn muss sein gegebenes Wort halten. Nach Edoras reiten, die Pferde zurückgeben und Theoden in seiner Halle aufsuchen, denn dort wird er gebraucht. Es ist Krieg in Rohan. Und es steht schlimm um Theoden. Aber wir haben keine Pferde mehr. Gandalf pfiff. Und dann wieherte es und die Erde begann unter Hufschlägen zu dröhnen. Da ist Hasufel und Arod neben ihm. Aber da ist noch ein drittes Pferd. Was für ein großes Tier! Es ist Schattenfell, das Haupt der Mearas, der Fürsten unter den Pferden. Und nicht einmal Theoden hat je ein besseres Ross erblickt. Während der alte Zauberer noch sprach, sprengte das große Pferd den Abhang hinauf. Sein Fell glänzte und seine Mähne flatterte im Wind hinter ihm her. Auf die Pferde, Freunde! Legolas, setze Gimli vor dich hin! Folgt mir! Dort liegt die Pforte von Rohan! Ich sehe großen Rauch. Was mag das sein? Kampf und Krieg! Reitet zu, Freunde! Reitet zu! Angsterfüllt hatte Gollum versprochen, Frodo und Sam nach Mordor zu führen. Nur sollte erst der verhasste Mond untergehen. So lange wollten sie ausruhen. Er setzte sich in den Schatten einer Felswand. Rechts und links von ihnen nahmen die Hobbits Platz. Sie trauten ihm nicht. Langsam zog der Mond vorbei, Schatten fielen von den Bergen und alles wurde dunkel um sie. Gollums Hände zuckten ein wenig. Kaum wahrnehmbar bewegte er den Kopf nach links und rechts und ein Schlitz öffnete sich erst im linken und dann im rechten Auge. Die Hobbits hatten die Augen geschlossen. Mit überraschender Behendigkeit stürzte Gollum plötzlich wie ein Grashüpfer vom Boden weg in die Dunkelheit. Aber das war genau das, was Frodo und Sam erwartet hatten. Sam war über ihn, ehe er noch zwei Schritte gemacht hatte. Mit dem Elbenseil wurde Gollum gefesselt. Er schrie, als Sam den Knoten machte. Er krümmte und wand sich, obwohl der Knoten so fest nicht geschlungen war. Er hatte wirklich Schmerzen. Was ist los mit dir? Es tut uns weh. Es ist eiskalt. Elben, weil gedreht, verflucht soll sie sein. Hobbits grausam, sie besuchen Elben, wilde Elben mit leuchtenden Augen. Nimmt es ab! Nein, es sei denn, du schwörst. Smeagol wird auf den Schatz schwören. Auf den Schatz? Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, darauf willst du schwören, Smeagol? Er wird dich damit festhalten, der dunkle Herrscher in Mordor. Auf den Schatz. Auf den Schatz. Und was würdest du schwören? Sehr, sehr gut zu sein. Smeagol wird schwören, niemals zuzulassen, dass er ihn bekommt. Smeagol wird ihn retten. Aber er muss auf den Schatz schwören. Auf die Knie. Aber schwöre nicht auf den Schatz. Wir versprechen. Ja, ich verspreche. Ich will dem Herrn des Schatzes dienen. Guter Herr, guter Smeagol, Gollum, Gollum. Sam, nimm das Seil ab. Und du, Gollum, oder wie immer wir dich nennen sollen. Der Mond ist weg. Zeig uns den Weg. Ja. Ja. Los, gehen wir. Es gibt nur einen Weg hinüber zwischen dem Nordende und dem Südende. Ich habe ihn gefunden. Orks gibt es dort nicht. Orks, geh nicht über Sümpfe. Ein Glück, dass ihr Smeagol gefunden habt. Los, hier entlang. Folgt Smeagol. In tiefer Nacht unter harten, klaren Sternen gingen sie los. Gollum führte sie auf den richtigen Weg. fort vom steilen Hang des Emin Muil hin zu den unermesslichen Sumpfgebieten. Rasch und leise verschwanden sie in der Dunkelheit. Über all den vielen Meilen vor den Toren von Mordor lag ein schwarzes Schweigen. Zu viert ritten die Gefährten durch weites Grasland. Vor ihnen erhob sich das Gebirge des Südens, an dessen Flanke Edoras, die Stadt Theodens, lag. Halt! Sprich, Legolas, sage uns, was du dort in der Ferne siehst. Ich sehe einen weißen Fluss, der vom Schnee herabkommt. Wo er aus dem Schatten des Tals heraustritt, erhebt sich ein grüner Berg. Ein Erdwall und mächtige Mauern und eine Dornenhecke umgeben ihn. Darinnen glänzen die Dächer von Häusern und in der Mitte steht auf einem grünen Bergsattel hoch oben eine große Halle, gebaut von Menschen. Und meinen Augen scheint es, als habe sie ein goldenes Dach. Golden sind auch die Türpfosten. Dort stehen Menschen in schimmernder Rüstung. Dort wohnt Theoden, König der Mark von Rohan. Lasst uns vorsichtig weiterreiten, denn es ist Krieg, Freunde. Bald standen sie vor den Toren der Stadt. Haltet an, ihr Fremden, die ihr unbekannt seid. Es ist König Theodens Befehl, dass niemand durch seine Tore eintreten darf, außer jenen, die unsere Freunde sind. Sagt ihr Speer von Saruman? Sprecht! Wir sind keine Speer! Wir sind Hasufel und Arod, die Eomer, der dritte Marschall der Mark, uns vor einigen Tagen lieh. Wir bringen sie jetzt zurück, wie wir es ihm versprochen haben. Schließlich wurden die dunklen Tore geöffnet. An vielen Holzhäusern und Türen kamen sie vorbei. Neben dem Weg floss in einer steinernen Rinne ein Bach mit klarem Wasser. Sie kamen zum Gipfel des Berges inmitten der Feste von Edoras. Dort ragte ein hoher Söller über dem grünen Bergsattel. Eine Steintreppe führte zu ihm hin. Dort saßen weitere Wächter, die gezogenen Schwerter auf den Knien. Das goldblonde Haar hing ihnen in Flechten bis auf die Schultern, und als sie aufstanden, schienen sie größer zu sein als sterbliche Menschen. Halt, ihr Ankömmlinge von weit her! Ich bin Theodens Torhüter. Hamar ist mein Name. Ich muss euch bitten, hier eure Waffen abzulegen. Verwahrt ihn gut. Meinen Dolch und auch den Bogen mit den Pfeilen. Denn sie kommen aus dem goldenen Wald und die Herrin von Lorien hat sie mir geschenkt. Kein Mensch wird sie berühren. Gut. Hier stelle ich mein Schwert an die Wand. Wenn meine Axt Anduril zur Gesellschaft hat, kann sie auch hier bleiben, ohne dass es eine Schande wäre. Lasst uns gehen. Der Stab! Vorsicht und Unhöflichkeit sind zweierlei. Ich bin alt. Wollt ihr wirklich einem alten Mann seine Stütze nehmen, Hamar? Der Stab in der Hand eines Zauberers ist mehr als eine Stütze. Aber ich glaube, ihr seid Freunde, die keine bösen Absichten haben. Geht hinein. Die Halle war lang und breit und von Schatten und Halblicht erfüllt. Mächtige Säulen trugen das hohe Dach. Sie schritten an dem hell brennenden Feuer auf dem Herd in der Mitte der Halle vorbei und blieben ganz hinten vor einem erhöhten, vergoldeten Sessel stehen. Darauf saß ein vom Alter so gebeugter Mann, dass er fast ein Zwerg zu sein schien. Sein weißes Haar war lang und dicht und fiel in großen Flechten herab. Es wurde von einem dünnen Goldreif zusammengehalten. In der Mitte seiner Stirne schimmerte ein Diamant. Sein Bart lag wie Schnee auf seinen Knien. Doch seine Augen strahlten hell und funkelten, als er die Fremden betrachtete. Hinter seinem Sessel stand eine weiß gekleidete Frau. Zu seinen Füßen die zusammengeschrumpfte Gestalt eines Mannes mit bleichem, klugem Gesicht und schwerliedrigen Augen. Heil Theoden, Tengels Sohn! Ich bin zurückgekehrt. Denn seht, der Sturm kommt. Und jetzt sollen sich alle Freunde zusammenscharen, damit nicht jeder einzeln vernichtet werde. Ich grüße euch. Vielleicht erwartet ihr ein Willkommen. Doch um die Wahrheit zu sagen, es ist zweifelhaft, ob ihr hier willkommen seid, Herr Gandalf. Immer seid ihr ein Vorbote des Leids gewesen. Als Eomer die Nachricht brachte, dass ihr endlich in eure letzte Heimat gegangen seid, habe ich nicht getrauert. Doch Nachrichten aus der Ferne sind selten wahr. Hier seid ihr wieder. Und mit euch kommt schlimmeres Unglück als je zuvor. Warum sollte ich euch willkommen heißen, Gandalf Sturmkrähe? Sagt mir das. An dieser Stelle hob der bleiche Mann zu Füßen Theodens zum ersten Mal seine Augenlider. Mein Herr spricht wahr, Gandalf. Keine 5 Tage sind vergangen, seit die bittere Botschaft kam, dass Theoret, sein Sohn, in den Westmarken erschlagen wurde. Theodens rechte Hand, der 2. Marschall der Mark. Auf Eomer ist kein Verlass. Wenige Mannen wären zurückgeblieben, um unsere Mauern zu schützen, wenn er hätte bestimmen dürfen. Und eben jetzt erfahren wir, dass der dunkle Herrscher sich im Osten regt. Fürwahr, warum sollten wir euch willkommen heißen, Herr Sturmkrähe? Lazbel nenne ich euch schlechte Botschaft. Und eine schlechte Botschaft ist ein schlechter Gast. Ihr geltet für klug, mein Freund Schlangenzunge. Und sicher seid ihr eine große Stütze unseres Herrn. Dennoch mag ein Mann auf zweierlei Art mit schlechten Nachrichten kommen. Er mag ein Urheber des Bösen sein, oder er mag einer sein, der kommt, um in der Not Hilfe zu bringen. So ist es. Aber es gibt doch eine dritte Art. Knochenpicker. Leute, die sich in anderer Menschen Trauer mischen. Aasgeier, die vom Kriege fett werden. Welche Hilfe habt ihr je gebracht, Sturmkrähe? Und welche Hilfe bringt ihr uns jetzt? Bringt ihr Mannen? Bringt ihr Speere? Bringt ihr Schwerter oder Pferde? Das würde ich Hilfe nennen. Und wer sind jene, die an euren Rockschößen hängen? 3 zerlumpte Wanderer in Grau und ihr selbst seht von den 4 einen Bettler am ähnlichsten. Die Höflichkeit in eurer Halle hat nachgelassen, Theoden. Hat der Bote vom Tor nicht die Namen meiner Gefährten gemeldet? Selten hat ein Herr von Rohan solche Gäste empfangen. Grima, Galmuts Sohn, eine einfältige Schlange seid ihr geworden. Nun meine ich aber! Und behaltet eure gespaltene Zunge hinter euren Zähnen. Ich bin nicht durch Feuer und Tod gegangen, um verlogene Worte mit einem Diener zu wechseln, bis der Blitz einschlägt. Gandalf hatte seinen Stab gehoben. Die Halle wurde plötzlich dunkel. Nur Gandalf war zu sehen. Seine weiße Gestalt stand groß vor dem schwarz gewordenen Herd. Habe ich euch nicht geraten, Herr, seinen Stab zu verbieten? Nun, Theoden, Tengels Sohn, wollt ihr mich hören? Fasst Mut, Herr der Mark. Bessere Hilfe werdet ihr nicht finden. Rat kann ich geben und Botschaft kann ich übermitteln. Aber sie ist nicht für alle Ohren. Ich bitte euch, kommt mit hinaus vor die Tür. Zu lange habt ihr verlogenen Einflüssen und entstellten Berichten vertraut. Öffnet! Der Herr der Mark kommt heraus! Herr! Herrin! So bleibt doch in der Halle! Still, Schlangenzunge! Deine Herrin muss sich nicht beunruhigen. Ich werde für Theoden sorgen. Bleib zurück, Tochter. Die weiß gekleidete Frau, die Theoden folgen wollte, blieb stehen. Ernst und fürsorglich war ihr Blick. Aragorn empfand die Herrin von Rohan als schön und kalt wie ein Morgen im bleichen Frühling. Und sie wurde seiner gewahr, des kühnen Erben von Königen, weise nach vielen Wintern, eine Macht verbergend, die sie dennoch spürte. Einen Augenblick stand sie noch, dann wandte sie sich um und blieb in der Halle zurück. Kommt, Herr, atmet wieder frische Luft. Schaut auf euer Land, Herr. Es ist nicht dunkel hier. Nein, und auch das Alter liegt nicht so schwer auf den Schultern, wie manche euch glauben machen. Ja, dunkel waren meine Träume in letzter Zeit. Jetzt wünschte ich, ihr wäret früher gekommen. Feuer wird den Thron verzehren. Was ist zu tun, Gandalf? Viel. Doch zuerst schickt nach Eomer. Ich vermute, dass ihr ihn gefangen haltet. Auf den Rat von Grima, den alle außer euch Schlangenzunge nennen. Das stimmt. Er hatte sich gegen meine Befehle aufgelehnt und Grima in meiner Halle mit dem Tode bedroht. Aber ich werde tun, was ihr begehrt. Gandalf führte Theoden auf die obere Treppenstufe zu einer Steinbank. Der Alte setzte sich und Gandalf ließ sich zu seinen Füßen nieder. Dann sprach er rasch und leise auf den König ein. Während er sprach, leuchteten Theodens Augen heller und heller. Schließlich stand er auf und reckte sich zu seiner ganzen Größe. Gandalf trat neben ihn und gemeinsam schauten beide von der Höhe hinaus nach Osten. Auch die anderen schauten in diese Richtung. Wahrlich, in dieser Richtung, wo unsere größte Furcht sitzt, liegt auch unsere Hoffnung. Das Schicksal hängt noch an einem Faden. Indes besteht Hoffnung. Wenn wir nur eine kleine Weile unbesiegt bleiben können. Ihre Gedanken gingen weit über das Land hinweg. Wo mochte jetzt wohl der Ringträger sein?